Hadith Nummer 46. Talha ibn Ubaidullah berichtete: Ein Mann mit ungepflegtem Haar, der sehr laut redete und dabei nicht verstand, was er sagte, und zu den Bewohnern von Najd gehörte, kam zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Er stand sehr nah bei ihm und fragte ihn über den Islam. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Es sind 5 Gebete pro Tag und Nacht. Der Mann fragte weiter: Bin ich noch mit anderen Gebeten als diesen verpflichtet? Darauf antwortete der Prophet: Nein, es sei denn, du verrichtest freiwillige Gebete. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, fuhr fort: Außerdem ist das Fasten im Ramadan auch eine Pflicht. Der Mann erkundigte sich weiter: Bin ich noch mit anderer Fastenzeit als dieser verpflichtet? Darauf antwortete der Prophet: Nein, es sei denn, du fastest freiwillig. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, erwähnte ihm noch die Pflicht der Zakat. Der Mann wollte daraufhin wissen: Bin ich noch mit einer anderen Abgabe als dieser verpflichtet? Darauf sagte der Prophet: Nein, es sei denn, du spendest freiwillig. Der Mann ging dann von ihm weg und sagte: Bei Allah, ich werde nicht mehr und nicht weniger tun als dies. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Er würde erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit gesagt hätte.